Am 21. Februar demonstrierten Freunde und BetreiberInnen des sozialen Treffpunktes und Kneipenkollektivs Syndikat aus Neukölln am Berliner Kurfürstendamm 177, unweit der U-Bahn-Station Adenauerplatz. Dort hat die Immobilienspekulationsfirma Pierce Global Real Estate Limited aus London ihren Berliner Hauptsitz. Der Protest richtete sich gegen die Kündigung der seit über 33 Jahren in der Neuköllner Weißestraße ansässigen Kiezkneipe Syndikat durch Pierce Global. Radioaktiv Berlin war mit seinem Mikrofon vor Ort und lässt die DemonstrantInnen selbst zu Wort kommen. Keine Räumung der Kiezkneipe Syndikat durch Pierce Global. Die kollektiv betriebene Kiezkneipe Syndikat in der Neuköllner Weisestraße wurde im September 2018 nach 33 Jahren zum 31.12. gekündigt. Hauseigentümer ist eine Luxemburger Briefkastenfirma, hinter der die milliardenschwere Familienfirma Pierce Global Group aus England sitzt, die ihre deutsche Niederlassung hier am Kurfürstendamm 177 hat. Mit dem Syndikat soll ein alteingesessener und tief in der Nachbarschaft verwurzelter emanzipatorischer Treffpunkt verschwinden. Seit einigen Jahren schon schießen im Neuköllner Norden die Mieten nach oben. Ein lohnendes Geschäft für Investoren, die hier das große Geld machen wollen. Immer mehr Menschen werden aus ihren Lebens- und Sozialräumen verdrängt. Es sind schon zu viele gegangen, still und leise. Diesmal nicht. Seit September wehrt sich das Kneipenkollektiv und die Nachbarschaft mit vielfältigen Aktionen, Unterschriftensammlungen, Plakaten und Flyerverteilungen, Kiezversammlungen, Kundgebungen und Demonstrationen. Es gibt eine breite Medienöffentlichkeit, die darüber informiert. Es gab Proteste vor dem Londoner Hauptsitz der Firma. All das interessiert Pierce Global nicht. Sie verweigern sich jedem Gespräch, reden weder mit uns noch mit anfragenden Journalisten, Anwälten oder Politikern. Am 2. Januar 2019 sollten wir die Räume der Hausverwaltung übergeben. Doch dies geschah nicht. Der Kneipenbetrieb läuft ganz normal weiter. Deswegen wurde von den Eigentümern am 14.01.2019 Räumungsklage beim Landgericht eingereicht. Wir werden eine etwaige Räumung nicht mutlos und leise hinnehmen, sondern laut, leidenschaftlich und wütend beantworten. Wir werden weiterhin unseren Protest und unsere Wut in die Öffentlichkeit, auf die Straße und zu den Verantwortlichen tragen. Dazu kann ich euch schon mal sagen, die nächste Kundgebung von uns, die hier angemeldet ist, ist am 21. März um 16 Uhr. Das ist auch wieder ein Donnerstag. Am Samstag, den 2. März, veranstalten durch Gentrifizierung bedrohte MieterInnen und Projekte unter dem Motto Hoch die interkitionale Solidarität einen Sternmarsch. Diverse Zubringerdemos und Aktionen treffen sich am Lausitzer Platz in Kreuzberg. Eine dieser Zubringerdemos startet am 2. März um 15 Uhr am Herfordplatz in Neukölln und geht unter anderem auch am räumungsbedrohten Syndikat vorbei. Hoch die interkitionale Solidarität. Seit Jahresbeginn sind die Räume der Liebig 34, der Potze und des Syndikats ohne Miet- oder Pachtverträge. Bei der Liebig 34 war wegen ihrer Ankündigung damit zu rechnen, dass sie bleiben. So, dass Padovic, der übrigens im Nachbarhaus sitzt, vorsorglich Räumungsklage eingereicht hat. Bei den anderen kam es eher überraschend. So sei der Bezirk Tempelhof-Schöneberg kalt erwischt worden, als die Potze ihre Räume nicht für ein schlechtes Ersatzobjekt aufgeben wollte. Was die PS Global sich gedacht hat, als das Syndikat nicht ausgezogen ist, bleibt Spekulation. Da sie sich von Beginn an Gesprächen verweigert hat und jede Kommunikation abbricht, sobald das Wort Syndikat fällt. Vermutlich werden sie sich nicht gefreut haben. Schließlich haben sie nun auch Räumungsklage eingereicht. Tja, des einen Leid ist des anderen Freud. Wir freuen uns sehr darüber, dass diese Räume noch erhalten sind. Aber Spaß beiseite. Weiterhin ist die Großbärenstraße 17a besetzt. Einer der wenigen Neubesetzungen, die sich überhaupt länger halten konnte. Die Eigentümerin überlegt sich zwar ständig was Neues, wofür sie die Räumlichkeiten bräuchten, aber auf die Idee, sie einfach den Besetzerinnen zu überlassen, wollen sie es wohl nicht kommen lassen. Daher ist es da auch ungewiss, wie lange es noch dauert, bis ihnen einfällt, dass sie die Besetzerinnen eigentlich gar nicht haben wollen. Die Meuterei verliert ihre Verträge Ende Mai diesen Jahres. Bei der Riga 94 ist weiterhin alles unklar. Und wir können nur abwarten, was sich Neues in den Hinterzimmern überlegt wird, wie man sie loskriegt. Die Lage bleibt für eben jene, aber auch viele andere Projekte weiter unsicher und weitere Entscheidungen sind noch nicht getroffen. Da Innensenator Geisel wohl nicht die gleichen Fehler begehen möchte wie sein Vorgänger, konnte davon ausgegangen werden, dass etwaige Räumungen nur mit richterlichen Beschlüssen durchgeführt werden. Aber die brauchen eben ihre Zeit. Dem ungeachtet mahlen die Mühlen der Stadtumstrukturierung weiter. Häuser werden verkauft, gekauft, systematisch zerstört, geräumt, saniert, entmietet, luxussaniert, in Eigentum umgewandelt und so weiter und so fort. Menschen werden zwangsgeräumt, Mieten erhöht und weil darin keinen Platz mehr zum Wohnen findet, hat halt Pech gehabt und hier eh nichts verloren. Wir als Interkizionale rufen dazu auf, sich solidarisch mit den bedrohten Projekten zu zeigen und den Ausführenden dieser Stadtumstrukturierung der Reichen zu verdeutlichen, was es bedeutet, wenn wir wütend sind. Für unsere Wut müssen wir alle die uns passenden Vehikel finden. Gleichzeitig wollen wir einen Moment der kollektiven Solidarität und Interkizionale ermöglichen. Daher rufen wir dazu auf, am 2. März zur Kundgebung mit Konzert und anderen Aktivitäten am Lausitzer Platz um 17 Uhr zu kommen. Aus Neukölln wird dafür um 15 Uhr an der Herfurtstraße Ecke Weisestraße sich getroffen und dann ziehen wir in einer Demo-Route zum Lausitzer Platz, wo wir an verschiedenen bedrohten Projekten vorbeikommen und dazu dann auch noch was sagen werden. Doch kommt nicht alleine, schließt euch den Demonstrationen der Potzer aus Schöneberg, der Liebig 34 aus Friedrichshain, des Syndikats aus Neukölln oder der Großbärenstraße 17a oder der Meuterei aus Kreuzberg an. Oder bringt euren eigenen Kiez mit einer Demo oder einer gemeinsamen Anreise dorthin. Seid kreativ, ob als Fahrraddemo, Kiezspaziergang, Tagtanzdemo oder was auch immer. Zeigt euch auf der Straße, behindert den alltäglichen Fluss und zeigt eure interkizionale Solidarität. Für Details wartet auf weitere Ankündigungen auf Indymedia oder auf interkizionale.noblogs.org. Oder fragt bei eurem Projekt des Vertrauens direkt nach. Für ein kleines bisschen Chaos in der Ordnung, gegen die Stadt der Reichen, hoch die interkizionale Solidarität. One struggle, one fight. Die Neuköllner Zubringer-Demo startet am Samstag, den 2. März, bereits um 15 Uhr am Herfurtplatz in Neukölln und geht unter anderem auch am räumungsbedrohten Syndikat vorbei. Good boy would get a sweet thing on the side, home cooking, home inside. Side order could be a daughter, and you're looking good. Come on, baby, eat the rich. Put the bite on the son of a bitch. Don't mess up, don't you give me no switch. Come on, baby. Eat the rich. Die DemonstrantInnen sprachen von der neuen Berliner Linie, deren Umsetzung sie von der Landesregierung einfordern. Für eine neue Berliner Linie keine weitere Räumung durch Rot-Rot-Grün. Das Ganze ist auf einer Kiezversammlung im Syndikat entstanden, die Idee, daraus eine Initiative zu machen. Und es schließen sich immer mehr Projekte und Gruppen dem Ganzen an. Kneipen wie das Syndikat, Jugendclubs wie Potts the Drugstore, Läden wie Kamelmoden, Wohnprojekte wie Liebig 34, Besetzungen wie die Großbärenstraße 17a und viele weitere sind von Kündigung oder Räumung bedroht. Das Jahr 2019 scheint das Jahr zu werden, in dem Berlin den nächsten großen Teil seiner selbstverwalteten, unkommerziellen, alternativen oder einfach alteingesessener Infrastruktur verliert. Überall in der Stadt sind Eigentümer nicht mehr bereit, Gewerbemietverträge zu verlängern. Sie reihen sich ein in die Schar der Eigentümer, die Mieterinnen aus ihren Wohnungen schmeißen. Wofür? Für Immobilienriesen mit Briefkästen in Luxemburg und Offshore-Konten, aufgeblähte Start-up-Kultur oder einfach Spekulation und Profit. Die Stadt wird ausverkauft. Rot-Rot-Grün trat einst an, damit Schluss machen und für eine stadtpolitische Wende sorgen zu wollen. Nach 2 Jahren Regierung warten wir noch immer. Schlimmer noch, bei der Räumung des Kiezladens Friedel 54 hat der Senat bereits gezeigt, dass trotz aller netten Worte die Stadt immer noch dem Kapital gehört und keine Kosten und Gewaltorgien gescheut werden, um die Interessen einer Briefkastenfirma gegenüber den Interessen vieler Berlinerinnen durchzusetzen. Geht das so weiter, wird Rot-Rot-Grün als die Regierung der Räumungen in die Geschichte eingehen. Doch immer mehr Mieterinnen, Läden und Projekte sagen Schluss damit. Bei Schlüsselübergaben nicht zu erscheinen ist der neue Trend. Unterstützt werden sie dabei von tausenden Nachbarinnen. Das muss jetzt auch der Senat zur Kenntnis nehmen. Wir wollen eine neue Berliner Linie, keine weitere Räumung durch Rot-Rot-Grün. Wie stellen wir uns das vor? Wir wollen, dass der Senat auf Polizeigroßaufgebote zur Amtshilfe bei der Durchsetzung von Räumungstiteln verzichtet. Das soll mit der Unverhältnismäßigkeit zwischen einem breiten öffentlichen Interesse sowie dem Erhalt sozialer Infrastruktur einerseits und dem Partikularinteressen einzelner Eigentümer andererseits begründet werden. Wir wollen, dass sich der Senat in den offenen Konflikt begibt mit denen, die den Ausverkauf der Stadt vorantreiben. Warum nicht mal verklagen lassen von irgendeinem dieser undurchsichtigen Firmengeflechte aus der Immobilienwelt? Schluss mit vorauseilendem Gehorsam. Wir zweifeln die Rechtmäßigkeit dieser Geflechte an. Wir wollen, dass sich alle Senatsparteien zur neuen Berliner Linie bekennen, und zwar sowohl auf Landes- als auch auf Bezirksebene. Das Hin- und Hergeschiebe von Verantwortung werden wir nicht mehr akzeptieren. Ihr regiert zusammen, also seid ihr auch zusammen dafür verantwortlich, was ihr tut. Wir rufen 2019 zur letzten Chance für euch aus. Dies ist ein Aufruf zum Mitmachen für die stadtpolitische Initiativenlandschaft, Projekte, Läden und Mieterinnen. Schließt euch an, wiederholt die Forderungen bei jeder Gelegenheit. Eine neue Berliner Linie ist machbar. Den Aufruf, aber auch wie ihr die neue Berliner Linie unterstützen könnt, findet ihr auf neueberlinerlinie.noblogs.org. La policía te está extorsionando, pero ellos viven de lo que tú estás pagando y si te tratan como a un delincuente, no es tu culpa. Dale gracias al regente, hay que arrancar el problema de raíz y cambiar al gobierno. Die solidarische Aktion Neukölln unterstützt nicht nur die neue Berliner Linie gegen spekulationsbedingte Räumungen, sondern beteiligt sich mit vielen anderen auch am Frauenstreik am 8. März in Berlin. Zum 8. März. Es gibt nichts zu feiern. Der 8. März ist in diesem Jahr erstmals ein Feiertag in Berlin. Aber für viele Frauen gibt es nichts zu feiern, weil sie in Armut leben müssen. Frauen verdienen im Durchschnitt 21% weniger als Männer. Oftmals arbeiten sie zu Niedriglöhnen. 2/3 der ausschließlich geringfügig Beschäftigten sind Frauen, was eine Abhängigkeit vom Staat oder vom Haupternährer bedeutet. Viele Frauen können nicht von ihrer Lohnarbeit leben und müssen aufstocken. Frauen sind auch häufiger langzeiterwerbslos, insbesondere Alleinerziehende im Hartz-IV-System. Kindererziehungszeiten sind Armutsfallen. Frauen, die nicht in dem klassischen Familienmodell leben, wie geschiedene und alleinlebende Frauen, müssen häufig mit Armut rechnen. Kranke, Behinderte sowie wohnungslose und überschuldete Frauen sind ganz besonders von Armut betroffen und gleichzeitig machen sie die Erfahrung von Ausgrenzung. Jede zweite Frau mit Behinderung ist arm. Über ein Viertel der Wohnungslosen sind Frauen. Viele leben in verdeckter Wohnungslosigkeit. Am stärksten von Armut betroffen sind Migrantinnen. Von ihnen leben 27% in Armut. Frauen leisten einen Großteil der Sorgearbeit und haben es schwer, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu organisieren. Resultat von unterbrochenen Erwerbsbiografien, Niedriglöhnen und viel Teilzeitarbeit ist eine kleine Rente, weshalb Frauen im Alter noch zum Sozialamt müssen. Viele Frauen schämen sich und scheuen den Gang zum Amt. Eines der größten Armutsrisiken ist, eine Frau zu sein. Wir von der Solidarischen Aktion Neukölln setzen auf eine solidarische Organisierung statt Vereinzelung und Scham. Armut ist kein individuelles Problem, sondern hat System. Und das wollen wir ändern.